Geburtstag einer Freundin, man kannte sich kaum. Man verquatschte uns lang und ich merkte irgendwann, dass ich da im Buch so kribbele han. Denn nur mit dir han ich die geilste Zeit, mit dir durch den und den, solang wir zwei uns han. Denn nur mit dir han ich die geilste, mancher Schmetterling ist längst alt weg. Doch verzählst du wie früher, rückst nur ein Stück, dann kühlt doch das Kribbeln von damals zurück. Denn nur mit dir hab ich die geilste Zeit, mit dir durch den und den, solang mir zwei. Der Mensch Menger war. Ich hoff, dass mir zwei uns dann immer noch an, so dass ich noch einmal zu dir sagen kann. Ja, nur mit dir hatt ich die geilste Zeit. Drin denk ich jen zurück, wie lang mir